ich, wenn ich dich manchmal vermisse. Jede Nacht ein Kuss, kurz bevor ich schlaf, denke ich an dich. Und wie schön es wäre, wenn du bei mir bist. Doch du bist geheim, jetzt lieg ich hier ganz allein. Würde gerne bei dir sein, doch so ist es nicht. Nein, das Bett ist kalt, mir fehlt deine Wärme. Babe, streck mein Arm zur Seite und greif ins leere Feld. Dreh mich nochmal um, mach die Kippe an, weil ich ohne dich nicht schlafen kann. Setz mich am PC und schreibe diesen Text. Schreibe auf, was mich im Moment so verletzt. Ich liebe dich so sehr, ohne dich schlaf ich nicht. Ohne dich geht es nicht, egal was ich versuch. Nur du bist mein Kissen in der Nacht. Stell mir gerade vor, was du so machst. Ich denk an dich, mein Schatz, und das nächtelang, weil ich ohne dich nicht einschlafen kann, nicht einschlafen kann. Ray, lass den Kopf nicht hängen, ich weiß, wie du dich fühlst. Ist unser Schatz nicht da, sind wir den Tag aufgewühlt. Wir vermissen sie, sind zu stark gefangen in den Gedanken. Was macht sie, schläft sie noch oder ist sie aufgestanden? Genau so war es bei mir, ich hab mich verrückt gemacht. Dabei wusste ich, sie hat nicht einmal an mich gedacht. Wenn wir lieben, dann richtig, ja, die Liebe ist uns wichtig. Wir haben am Horizont nur diesen Lichtblick. Wir kämpfen jeden Tag, das Herz sitzt am rechten Fleck. Schneller als ich wollte, lief die Liebe von mir weg. Und ich konnte nichts tun, bekam die Augen nicht zu. Alles, was ich gemacht hab, war für sie nicht genug. Doch jetzt bin ich geheilt, mein Kopf ist wieder frei. Glaub mir, Bruder, egal was ich mach, ich lass dich nicht allein. Bin für dich da in dieser Zeit, das nennt man Zusammenhalt. Zwei Freunde helfen sich und das für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit.